Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Nico. Thank you. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Nico. Welcome to the other side. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Nico. Thank you. Für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Sputnik. Heimspiel. With me, move your body or license. We'll be right back. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ. Innocence is part of what you're losing with your youth. Show a little confidence, show a little class. Don't kiss the past ain't gonna last. Just fall in love with passion, fall in love with lust. Fall in love with all the things you're always dreaming of.